Kirche. Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche und gib ein selig neues Jahr. Befördre deines Namens Ehre, erhalte die gesunde Lehre und segne Kanzel und Altar. Befördere deines Namens Ehre, erhalte die gesunde Lehre und segne Kanzel und Altar. Und segne Kanzel und Altar. Und segne Kanzel und Altar. Und segne Kanzel. Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche und gib ein selig neues Jahr. Komm, komm, komm zu deiner Kirche. Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche. Komm, komm. Und gib ein Segen.